Der Bayerische Rundfunk bringt zur Sendung die Pfingstorgel, eine bayerische Moritat von Alois Johannes Lippel. Männer, Frauen und Kinder, was wir euch berichten heut. Hört ihr Ochsen, Kühe und Rinder und ihr anderen besseren Leut. Was bei uns sich zugetragen in dem Dorf, das heißt sich Maut. Vor nicht allzu vielen Tagen uns zur Lehre hört und schaut. Wenn der Mensch dem Geiz verfallen, ist er gar bedauernswert, weil der Geiz vor andern allem sein Gemüt und Herz verstört. Auf dem ersten Bild gemalet ist ein Wirtshaus und ein Hund. Hört, wie die Musik erschallet, eine Hochzeit ist der Grund. Dir zu machen bin ich die Bierstabzahl. 84, 86, ja dir zu machen, hab ich gesagt. Holst du nie auf eure Ohrwascheln. 82, jetzt bin ich fein gerade rausgekommen. Also die Dudlerei bringt du ganz auseinander. Da Lesel zahlst du. 2, 4, 6, 8, kannst du nicht Start zahlen? Hast du selber laut gezahlt? Was ich tue, geht dich nicht so. Ich hab nur den alten Lehrer gehabt. Mei, jetzt tu nicht so kränklich wie der gestochene Gickel. Ist ja wahr auch. Muss dich ja um jeden Dreh kümmern. Das schafft das ja niemand um. Ja, und wenn sie nicht hat, nachher hockerten die Gäste im Säulen und könnten ihre Menge auslüften. Da ist noch niemand verhungert drum. Die kommen schon noch zu einer Wurst. Wie viel sind's denn, Resl? 124, Frau Wirtin. Sieht's Wasser schon, Köchin? Gleich wird sie's haben. Also, na, tu's nein. Ja, stehst jetzt noch dabei rum wie ein gesprengter Baumstock und weißt nicht, wo du hingehörst. Geh in die Schenk, anstatt dass du uns da in der Kugel im Weg rumstehst. Da gehört der Wirt hin. Er ist eh der Hausl in der Schenk. Der ist im Eiskeller und holt mir das Gesächte. Ja, und wer soll denn das Bier ausschenken? Ja, jetzt da hört sich da alles auf. Fragen auch noch. Ja, du natürlich. Ja, ich geh schon, alte Kranke. Mei, Frau Wirtin, sie soll der Kreuz mit dem Mannerleid. Kümmer dich um deine Würstköchin und nicht um meinen Mann. Das geht dir eh heute nichts an, was wir zwei miteinander haben. Was soll ich nachher da? Ich bin Vierte. Fragen auch noch. Resl, geh wie Ruhe am Putzen. Eine Hochzeit im Haus und da muss man nur nach der Arbeit fragen. Zu meiner Zeit, da hat man halt einfach zugelernt. Aber mit den guten Ehehalten, da ist ja heute wie mit den Flehe. Die sterben einfach aus. Also so, ich geh mir jetzt gewandten. Ich muss noch prangen heute im Saal. Das Kraut nachher zusitzen und wenn der Hausl kommt, das forstig Sechte einlegen. Das haben die Bauern gern und wenn sie tanzen, dann kriegst du den großen Hunger. gut salzen, dass es einen Durst gibt. Der Fien hat Würsten auftragen, wenn sie fertig sind. Ja, wer soll's denn sonst tun? Aber die andere Schürzel anlegen. Ja, Frau Wirtin. Also angeschafft ist alles, gell, dass es gut gekriegt wird. Ich weiß schon. Und das Kraut gut einschmolzen. Ich will ihr Fettaugen, kein Magens, dass sie mich aussingen dann. Mei, Köchin, es ist heute ein Kreuz mit der Wirtin. Nichts zum Rechtmachen. Kümmer dich um deine gelben Ruhmresel und nicht um die Wirtin. Es geht kugelt dir nichts so, was ich mit der Frau hab. Bin nicht so fad. Es ist schon, wie wenn gerade alle 100 Jahre Hochzeit war. So geht's zu bei uns. Ist mir überhaupt wurscht, die Hochzeit? Ich heirate mal gewiss nicht. Seit wann rennt frisch vom Heiraten? Ist aber auch. Ich spitz mich nicht auf den Hausl. Was soll jetzt nachher das heißen? Wirst du schon wissen? Ich weiß gar nicht, was einem an den gefallen kann. So ein Lohr wie geschaut. Ja, weil er die nicht ausschaut. Der hat schon nur an dein Gesicht. Oh, laus dir wo. Zwischt! Fertig sind's! Die Großplatten her. Das Gesichte. Ah, der Hausl. Ist die Wirtin nicht da? Ja, die ist alle gegangen in die Kammer. Da leg's hin. Nein, ich heirate mal gewiss nicht. Statt bist, du hast Wirst. Schau, dass du es auftragst. Jetzt pressiert's auf einmal. Gehst mit, Hausl. Du wirst das allein tragen können. Weißt du, Köchin, so einen Schatz hast und fällst dir um den Hals und gibst dir eine Bussel, dann hast du das Mai voller Schmalz. Du laust dir so. So ein Quappete. Kümmer dich nicht drum. Aber willst du schon wieder gehen? Nein. Möchtest du da bleiben? Ja. Dann bleibst du halt. Ja. Hast du viel Arbeit? Ja. Ja. Ja. Vor lauter Hochzeit. Ja. Hm? Bist du von der Rede gekommen, weil du nichts sagst? Nein. Ja, was hast du denn nachher? Ich denk. Um Gottes Willen, was denn? Ich hab mir grad gedacht, wie das kommt, dass der Bürgermeister von Maut mit seiner Tochter auch zu der Hochzeit gekommen ist. Was? Der Bürgermeister von Maut? Ja. Der Zirngibi? Ja. Der Geiznickel? Ja. Der Ruch? Ja. Mit seiner Tochter? Ja. Ja, gibt's jetzt das auch. Da muss ihm da einer direkt das Mahlgeld gezahlt haben. Ja, das hab ich mir ihm zuerst grad gedacht. Der ist doch so notig, dass er sich eher aufhängen darf, als unter ein Jahr in ein Wirtshaus gehen. Er wird halt müssen haben. Weil er verwandt ist mit der Hochzeiterin. Sie spotten eh schon im ganzen Gei über die von Maut, weil sie so geizig sind. Zu Fuß ist er gekommen. Oh, haben wir ihm Trost gereiht. 4 Stunden zu Fuß. Oh, die Tochter kommt an der Barme. Ja, seit 3 Stunden sitzt er vor einem Kriegel Bier. Und wenn die Tochter trinken möchte, sagt er, das Wasser ist gesünder. Das Essen hat er sich selber im Tierchen mitgebracht. Ja. Also jetzt sitzen sie auf einem ganzen Sack viel Geld und haben noch nicht nur. 3 Wirte sind schon verdorben, Maut, weil kein Bauer eingehört. Ja. Nicht einmal eine Orgel haben sie in einer Kirche. Nein. Das ist ein Leben. Nicht einmal gestorben möchte ich es haben. Ja. Gehst du schon wieder? Nein. Ich bin bloß aufgestanden. Was hast du denn? Kirchen, was ich dir noch sagen möchte, weil wir gerade allein sind. Ja, was denn? Siehst du, Kirchen, wie ich so an Bürgermeister gedacht habe und an seine Tochter und gleich gar, weil heute Hochzeit ist. Ja, was denn, Hansl? Und weil ich halt meine, dass du nicht auch so geizig bist. Nein, geh weg, ich muss ja das Kraut zusetzen. Na, hab ich halt gemeint. Was möchtest du denn von mir? Wurscht. Köchin, geschwind! Hausl, kommt's rauf! Losen bei der Tier! Der Ambros singt's Lied vom ohrschichtigen Menschen. Geschwind, kommt's! Wurscht, wenn man lieber. Nehmt, wo ich bin. nehmt freit, nehmt dauert's, is ma wohl oder weh. Is ma wohl. Mei singt der schön und alles auswendig. Siehst du den Bürgermeister von Maut? Das ist das Kriegelbier, vor dem er schon 3 Stunden sitzt. Alles auch weißt, wie die Erstkranzljung von Ozung ist. Schau mir da die mir, wenn ihr so der Rupf daherkam. Wo ist denn? Bestatt. Ma ho, grad ma noch, und kein Hund beid mich um. Ja, warf ich kein Schatten, ich war gar nicht da. Drum sag ich und haupt ich, auf der Welt die größte Pein. Für jedwelchen Menschen ist es vorschichtig sein. Ist es vorschichtig sein. Das Lied ist ja gleich gar so viel traurig. Mei, schaut's nur gerade die Bürgermeisterstochter an. Die frisst den Ambros ja mit den Augen auf. Bist nicht stark mit deiner vorlauten Guschen. Da wird, wenn's hört. Wir's alle zulusen. Die haben alle schon gegessen. Und wann ich soll sterben und selig soll werden, nachher klug ist die Engel und unserem lieben Herrn. Und hör nicht auf zu bitten, bis das Geben befällt. Dass ohne mit mir geht, so ein freundliche Seele. So, Kechin, ich möchte auch noch was sehen. Du wirst Platz haben. Die Wirtin? Ja, das war etwas Neues. An der Tür stehen und Neugierfeil halten und Leid ausmachen. Ja, schaut's nicht gleich, dass ihr in Kuchen bekommt. Das Kraut brennt um und da darf das Geschlampe da herum rumstehen. Die mich weckt, die mich pflegt, die mich besucht, die mich grüßt, das Leben in der Ewigkeit kürzt und versüßt. Soll's mir aber da drum an Noah so gehen. Nachher reise ich mich selber und mach aus einem Zweh. Und mach aus um zwei. Ach so, viel schön hast du gesungen, Ambros. Die Leute sind ganz trinzert worden. Das ist gut, da schmecken die Würst. Ja, jetzt setzen wir aber noch ein bisschen verschnaufen, gell? Es geht heute noch lang gut. Unten in der Gaststube, da ist auch ein Essen hergekriegt. Ah, nun hätten wir gerade schon gehen. Und ein Durst. Ein Durst, sag ich, Herr Wirt, von der Blaserei. Also nachher ist, wird's drunter schon wieder zu Kräften kommen. Das Zuschauen ist am härtesten. Das Zuschauen, wie die anderen trinken und wir müssen blasen. Was ist nachher mit dir, Ambros? Ich hab keinen Hunger, Vater. Ja, schaut's dir noch. Er singt und wir haben Hunger. Du wirst von deinen Gesangeln fast, gell? Ich geh in den Garten, mir ist heiß. Geht's mir ja was aufheben. Geht's so. Mit dem Buben ist was nicht in Ordnung. Das merke ich schon seit etler Zeit. Ja, mei, der kommt jetzt in die Jahre, wo das mit dem Weltschmerz angeht. Ja, ich kenn das. Du, gestern hat er zu mir gesagt, er möchte ein Bauer werden. Blasen. werden schon wieder umgehen. Also bitte schön, die Herren Musikanten, links darf's neige, da ist aufdeckt. Und für heute Nacht, da habe ich euch dann Betten auf dem Torboden aufgeschlagen lassen. Auf dem Torboden? Wenn wir da nur nicht die Platzangst kriegen. Also, jetzt lasst es euch nur schmecken. Ja, Da ist wenigstens eine Luft da draußen. Mei, hast mich aber erschreckt. Was ist denn? Ich bin gerade da gesessen und hab dich nicht kommen hören. So bin ich erschrocken. Ja, aber ich hab dich auch nicht gesehen. Sitzt ja ganz versteckt unter der Stauden. Und drin ist so viel Spektakel. Ja, heiß ist. Gehörst du zu der Hochzeit? Ja, wir sind mit der Braut verwandt. So. Ja, warum bist du noch nicht beim Mahl drin? Ah, ich hab keinen Hunger nicht. Ah, ich auch nicht. Aber schön hast du zuerst gesungen. Okay. Ja, gewiss. Das hat mir fein gut gefallen. Ich heiß Ambros. Und du? Gertrud. Gertrud? Ja. Gefällt dir da nicht? Aber ja. Wo bist denn her? Und jetzt lachst. Ja, warum denn? Ich sag's nicht. Okay, sperr dich nicht. Ich bin vom Maut. Ach so. Geh, jetzt lachst. Nein. Ich muss bloß dran denken, weil ein Bürgermeister auch da ist. Ja, das ist mein Vater. Ah, oh, dein Vater. Ja, ich weiß schon, dass wir uns im ganzen Geil aussehen. Die Bursche, aber ich kann ja nichts dafür. Okay, wirst du jetzt nicht blicken. Zu mir ganz wurscht, wo du her bist, was dein Vater für einer ist. Bin ich auch bloß ein Musikant. Und so viel schön hast du gesungen. Okay, hör mir doch auf mit der Singerei. Weil es wahr ist. Ich hab mal dabei gedacht. Was denn? Nixen. Ja, möchtest du mich jetzt für einen anhalten? Ah, nein. Bloß dauert hast du mich. Weil ich mir gedacht hab, wie du das da gesungen hast, dass du selber so ohrenschichtig bist. Das ist doch bloß ein Lied. So. Bloß ein Lied. Und du bist aber gespeise. Redst du so daher? Ist dein Bub nicht da? Ich hab keinen Buben. Okay. Gewiss nicht, wenn ich das sag. Jetzt, wegen was gehst du denn auf die Hochzeit? Mein Vater hat gesagt, weil er dann Sedelbauern sein Sohn von Rhein auch da ist. Aha. Nein, ich mag nicht. Der ist ja so voll dick. Und grob ist er auch. Aber der Vater mag? Der schon. Du bist fein sauber. Die Leute sagen, dass ich nach der Mutter gerade. Die ist schon gestorben. Ja, die meinige auch. Ich hab's gar nicht mehr gekannt. Mei. Und der mit der Bassgang, ist das dein Vater? Ja. Was das Kind? Weil du ihm gleich siehst. Aber wir reden da schon ein Zeug zusammen jetzt. Ja, mei, was sollen wir denn sonst reden? Wir kennen uns ja noch kaum. Da reden wir alle so drumrum. Drumrum? Na ja, morgen halt. Gell, schön ist da heraußen. Ja, das Frühjahr ist schon weit. Und dass wir uns getroffen haben? Sagst du? Ich darf doch sagen, was mich gefreut. Bist du meine? Was schaust du mich denn so an? Deine Mutter schlagst du noch. Ja. Ja. Gell, ganz stark ist. Da im Garten da über, der Kegelbahn über, sieht man den Wald. Dann über zu da, bin ich daheim. Daheim? Ja, siehst du, das ist, Gertrud. Wenn ich einen Bauernhof hätte, Grund und Boden, Risse und Trott. Nein, ich habe nicht einmal ein eigenes Bett. Ambros, wenn ich die gern hab, dann ist das doch ganz gleich. Ja, dir vielleicht schon, aber dein Vater? Ein Bürgermeister vom Maut. Das ist meine Sache. Und wenn du mich gern hast, gibt es sich alles. Ja, ist noch kein Bauernhof vom Himmel gefallen. Auf das brauchst du auch nicht warten. Mei, Gertrud. Ja, jetzt spielst du schon wieder. Bist traurig, Ambros? Ich muss nicht. Geh, schau, ich freue mich ja so viel. Es wird schon recht, Ambros. Und gab's auf dem Geiz an heiligen Schein? Jantradio, da taten im Maut nix mehr Heilige sein. Jantradio, Jantradio, Krog und Krawatten trug bei uns jeder Mo. Jantradio, Jantradio, Bloß zum Maut haben die Bauern ein Geizkrono. Jettradio! Jettradio! Was denn du uns? Schau hier, wird schon ganz grä im Gesicht, der Bürgermeister. Jeder Mensch hat sein Gutes, jeder Jäger sein Bips. Jettradio! Jettradio! Bloß Mauterlohr haben ein Ruhig und sonst nix. Jettradio! Jettradio! Ruhig, sag ich! Bin du nicht hergekommen, dass ich mich von denen Rotznickeln da aussingen lasse? Wirst du das schon gefallen lassen müssen? Smile halt! Aber wir werden nur singen dürfen. Geh, tu weiter, Hans Kürgel. Umpfegelt die Singer in einen jeden kleinen Pfleg. Jettradio! Jettradio! Bloß bei den nodigen Mauter, da fliegst drüber weg. Jettradio! Jettradio! Da hört sich doch alles auf. Da gibt's ja Ruhe, sag ich. Sind ja wieder was kommt. Hä? Fällt dir nichts ein? Ja, da braucht man nichts einfallen. Ersame Leute ausspotten kann auch jeder hergaffene Luft. Hä, du darfst ja nicht so reden mit deiner Ersamkeit. Bist du der größte Ruch? Dass ich nicht lach, ersam. Notnicken seid ihr, Mauter. Habt ihr nicht einmal ein Stück Brot für einen Bettelmann? Wir schmeißen unser Geld nicht zum Fenster raus. Und was ist da das mit eurer Orgel? Schaut euch nicht, Haupt, geht, wir heiraten nicht einmal Orgel in der Kirche. Unsere Kirche geht nirgend was um. Wir singen auch ohne Orgel, verstehst du? Was braucht die Zmatrin? Ein Orgelwerkstein? Jettradio! Jettradio! Die schlafen in der Kirche und schnarchen recht schön. Jettradio! Jettradio! Bin ich da 50 gegangen, dass ich mich auslachen lasse? Wir zahlen! Habt ihr es gehört, zahlen möchte? Das ist ein seltenes Wort bei einem Mauter, zahlen! Wie viel hast du denn getrunken? He? Hast du so viel Geld dabei? Wir sag ich zahlen! Gehst schon, Bürgermeister. Ja, du kannst ja kein anständiger Mensch aushalten. Ein Kriegel hätten wir, Bürgermeister. Habt ihr es gehört? Der hat sich verhoben! Ein Kriegel hat er gezwungen! Vater, was ist denn? Ja, wo hast du denn rum drin, hä? Was hast denn? Im Garten war ich, verschnauft habe ich mich. Gegangen wird. Hast du dein Zeug? Was ist denn bloß passiert? Ach so. Ausgesungen haben sie dich. Frag ich und geh zu. Ich werde mich nur lang vor dir hinstellen. Für Gott mit Dank. Für die Gute. Jetzt geht er, jetzt lacht er. Du tut's ja pressieren. Jettradio. Jettradio. Der wird doch um Gottes Willen sein Geiz nicht verlieren. Jettradio. Jettradio. Ambros, was hast du denn bloß? Wo schaust du denn aus? Ah, oh, nix. Im Garten war ich draus. Verschnauft habe ich mich. Da drin ist ja gleich so viel heiß. Dass du dich fein nicht verkühlt hast. Ich kenn das, das ist der Weltschmerz. Ach, red. Mir kommt das komisch vor, dass du im Garten warst. Ja, mir auch. Vom Verschnaufen kriegt man da keinen so einen roten Kopf. Ja, was putzt du denn ein, Vater? Ja, nixen. Lauf doch nicht so, Vater. Du wirst nachkommen. Kann doch nichts dafür, dass die ausgesungen haben. Jetzt halt eine Orgel gekauft. Es ist ja auch eine Schande. In jedem kleinen Bauernest prangen sie mit der Orgel. Bloß bei uns, weil die reiche Mauter schaut empor wie ein Heuboden aus. Was verstehst denn du davon? Das Gewerger macht dann bloß die Ohren voll. Sonst hast du ja nichts davon. Und überhaupt, Ruhig haben sie gesungen. Ruhig sind wir. Ist ja wahr. Ja, Lausdirndl, dich hab ich nicht gefragt. Man muss sich doch schämen. Die anderen haben's mal gezahlt und du bindst dein Tüchel auf und isst's mitgebracht. Ja, mir schmeckt das Wirtshausessen nicht. Was gehst du denn auf eine Hochzeit? Weil ich's mit den Sädelbauern ausgemacht hab, dass sein Sohn und... Ja, jetzt kommt's mir erst. Warum hast dich denn du mit dem nicht abgegeben? Der ist auch so viel dick und grob ist auch. Das ist wurscht. Wenn ich's mit seinem Vater ausgemacht hab... Super war er auch. Also das ist schon gar kein Grund. Was bleibst denn du jetzt stehen? Vater, ich mag ihn nicht. Ja, da schau her, auf die Tür möchtest du mir kommen, hä? Mim? Ja, hab ich dich etwa gefragt, ob's denn du magst? Eben nicht. Also, zum Heiraten gehört der Geld her. Aufs Gern haben wird dir nichts zahlt. Ich mag aber nicht. Ja, grüß dich, tut nicht. Ja, hast du etwa einen anderen Luder, hä? Ja, Vater. So ist recht. Ja, da hört sich ja alles auf. Ja, wen denn? An Ambros. Ambros? Der, wo heute so viel schön gesungen hat. Was, den Musikanten? Ja, denselben. Den Bärlmo, den Nichtsnutzigen. Das ist er nicht. Das ist ein anständiger Mensch. Ja, bist denn du von alle guten Geister verlassen, hä? Ein Herrgaffner. Du, ein Bürgermeister von Maut, seine einzige Tochter. Ja, sollt ihr vielleicht meinen Hof verblasen? Ah, deswegen bist du im Garten aus, dass du mit ihm sperren kannst. Ja, du, da wär fein nix draus, das sei sagen da, gell? Ich hab ihn gern. Gern hin, gern her. Das Kreuz brüch ich ihm ab, wenn ich den auf meinen Hof erwisch. Vater! Gehst du her, hä? Ich kehr um! Ob du hergehst? Ich will nicht sagen, wer der Herr ist. Ja, ob du weitergehst? Wann ich heute so viel gern hab. Dem zweiten Bild zu sehen ist fast nichts, denn es ist Nacht. Doch man hat den Musikanten ihre Bettstatt schon gemacht. Und sie liegen nach der Hochzeit alle hier in guter Ruhe. Aber einen drückt das Herz und er macht kein Auge zu. Wenn der Mensch der Lieb verfallen, ist er gar bedauernswert, weil die Liebe ihm vor allem sein Gemüt und Herz verstört. Und er windet sich im Bette und er findet keinen Schlaf, weil der Liebe Pfeil ihm mitten in sein junges Herz traf. Was hast du denn? Schlafst du noch nicht? Werkelst in deinem Bett umeinander? Ist da lang Zeit, dass du Ruhe gibst? Es ist nix. Schlaf, Vater. Ja, da wird nix sein. Meinst du, die kennt das nicht an? Den ganzen Abend warst du so gespassig. Das Geschau. Ja, mit dir ist was los. Was soll denn los sein mit mir? Na, wenn ich es wissen darf, frage ich dich nicht. Geh zu, Vater, kümmere dich nicht. Schlaf weiter. Die Geschädel bist. Geht's dir bei uns leicht nicht gut? Dein Essen hast, kommst rum in der Welt, ist ein kurzweiliges Werkeln als Musikant. Bist gern gesehen überall. Und du magst dein Gesicht, wenn's nichts mehr Essig saufen müsstest. Mir ist die Rumziegerei leid. Von einem Wirtshaus ins andere, von einem Markt zum anderen, Kindstauf, Totenfeiern, Hochzeiten. Nicht einmal ein Heimerl hat man. Kein Bett gewinnte, kein Stuhl magte. Bloß Landstraßen. Du, wenn wir die Landstraßen nicht schalten. Es ist eine größere Heimat als vier Wind. Da gehst du frei. Heimatl, ein Geschloss kann ich dir nicht kaufen. Ja, braucht's auch nicht. Aber das muss doch einsehen, Vater, dass ich für die Rumwerkerei nicht taug. Jedes Mal, wenn ich an einem Bauernhof vorbeikomme, dann gibt's mir einen Riss. Denke mir, da sitzen sie mir einen Tisch, der einer gehört. Haben sie ein Brot, das wo selber bauen? Ah, oh, mei. Wir haben nichts unter die Füße als 100 Straßen. Was er bleibt, ist, das wissen wir ja gar nicht. Ja, mein Bub, wie redst jetzt nachher du daher? Wer hat da denn die Mucken in den Schädel gesetzt? Das sind keine Mucken, Vater. Der Mensch ist erst dann was, wenn er auf seinem Grund und Boden steht. Wenn er eine Unterlage hat. Wir stiefen von einem Tag in den anderen und wenn's einmal aus ist, haben wir blasen und gesungen und Spaßeteln gemacht. Ja, tiefer waren wir nix. Da bleibt nix. Aber da schmeckst du das in der Luft. Weißt du, was das ist? Ist der Geruch von Trauer. Spürst den? Der macht mich narrisch. Der lässt mich nicht schlafen. Ja. Ja, was willst du jetzt nachher tun? Verdingen tue ich mich irgendwo als ein Bauernknecht. Ambros. Hier ist jetzt da keine Ruhe davon. Wirst du die ganze Nacht disputieren? Nicht einmal schlafen kann man. Okay, seid stark. Ich will ja nirgendwas. Wer den Schlaf nicht ehrt, ist des Frühstücks nicht wert. Ist eine Todsünde mitten der Nacht reden. Und ist ein Himmelschrei des Sinn, schlafen den Leuten damit zu belästigen, dass es wisst. Ja, schlaft's weiter. Wenn wir was zu reden haben, braucht's euch noch lange nicht genieren. Ja, aber bitte die Konferenz im gemäßigten Tone abzuhalten. Ich bin mir. Ambros, ist das dein Ernst? Das mit dem Knecht? Vater, ich kann nicht mehr anders. So? Also dann muss ich dir was sagen, was ich dir bis jetzt noch nie gesagt habe. Das mit dem Bauern, das kommt bei dir nicht so aus der Luft geflogen. Das steckt inwendig drin. Da kannst du nichts dafür. Das ist ja so. Denn, Ambros, ich bin auch einmal auf einem solchen Bauernhof gesessen. Vater? Staat. Ist schon lang her. Ich war der jüngere Bruder. Na, und du weißt das schon. Der Alte hat einen Hof gekriegt. Und den hat der Ruhr im Knack gepackt. Und ich hätte bis an Sinn sein Knecht machen dürfen. Der Zeitl ist gegangen, dann ist der Vater gestorben. Die Mutter hat zum Bruder geholt, na ja, wie es halt so geht, nicht? Geheiratet hat er auch nicht. Da hätte er sein Weib nicht einmal was zu essen vergund. Die einmal habe ich schon gemeint, ich muss aus. Na, ja, dann habe ich deine Mutter kennengelernt. Das war eine städtische. Und dann war es ganz aus. Mitten in der Nacht bin ich davon. Und das andere, das weißt du ja. Ja, und du wirst nie wieder heim wollen? Oh mei. Am Anfang war ja deine Mutter da. Und dann ist die Spielerei gekommen und dann habe ich gar nicht mehr heim können, weil sie mich ausgewiesen haben. Ich darf nicht mehr über die Schwelle des Hauses, ist in dem Brief gestanden. Na ja, dann bin ich halt ausgeblieben. So, jetzt weißt du es. Es hat alles seine zwei Seiten, Ambros. Und dass du jetzt auf den Bauern aus willst, das ist in dir von daher drin. Mein Vater, warum hast du mir denn das nicht früher erzählt? Oh, was soll man sich unzeitig mit solchen Sachen aus dem Eis reißen? Ich hab mir gedacht, du erfährst das nur früher gut, dass dein Vater einmal Bauernsohn vom Maut war. Von Maut, sagst du? Vater? Ja, mein Bruder, der Imran, ist da ein Obbauer. 30 Jahre habe ich ihn schon nicht mehr gesehen. Werden gar nicht mehr kennen. Vom Maut bist, Vater? Ja, was hast du denn auf einmal? Das Maut, da wo sie keine Orgel haben? Ja, dasselbige. Genickert waren die schon weit. Wo der Bürgermeister da war und seine Tochter, die... Ambros, seine Tochter. Woher weißt denn das? Ja, die war doch da. Das hat ja jeder gesehen. So. Zu heiß warst du. Aha. Verschnaufen hast du müssen. Im Garten. Ich hab mir ja nichts gedacht. Wie er hinauskam, huckt's unter der Stauden. So? Ja. Huckt's unter der Stauden. Und nachher? Ja, das weiß ich selber nicht, wie das gegangen ist. Das hat er so gewesen. Und auf einmal hat's gesagt, dass es mich gern hat. Und du? Ja, ich hab's auch gern. Jetzt ist Milli Haferl schon gebrochen. Ja, wo hast denn du deinen Kopf gehabt? Du und sie, die einzige Tochter vom Bürgermeister. Ja, da konnte ich ja gleich lachen. Ja, ich hab's ja selber gesagt. Du hast mich schon ausgelacht und hab gesagt, das war ihr Sache. Nein, die jungen Leute, ja, voll gar nichts mehr haben sie einen Respekt. Ja, bist jetzt du wirklich so dumm, dass du glaubst... Oh, wenn ich mir das recht überlege, da ist überhaupt nichts zum Glauben bei dieser Geschichte. Jetzt darfst du auch nur so reden. Sie hat mich gern und ich mag sie und dann werden wir schon zusammenkommen. Bravo, bravo, recht hast du, Ambros. Ja, wer hat denn dir geschrien? Ja, meinst du, dass man schlafen kann? Wenn sie schreit, als würde ich hochgehen. Jeds Wackler haben wir gehört. Ja, ja, und ich muss sagen, also das mit dem Weltschmerz, das hat doch nicht gestimmt. Ja, was wollt's denn eigentlich? Gar nichts. Das heißt, das möchte ich sagen, recht hat er, der Ambros. Warum soll ein einfacher Musikant nicht auch ein Mensch sein, der eine Bürgermeisterstochter verdient? Ich stehe vollkommen auf dem Standpunkt, dass wir ihm nicht abraten sollen, wenn schon mal eingeschlagen hat. Im Gegenteil, zusammenhalten sollen wir, dass es kriegt. Ja, ich möchte bloß wissen, was euch das angeht. Am Ende ist er da mein Bub. Ja, das halt das. Ja, dein Bub ist er. Aber er ist auch unser fünfter Musikant. Sehr richtig. Jawohl. Und weil wir sozusagen eine Genossenschaft sind, haben wir auch ein Recht der Mitbestimmung. Ja, seid ihr nicht jetzt solidarisch geworden? Nein, das nicht, aber... ja, denkst du dran. Der geizigste Bauer von ganz Maut soll sein, Gerade deswegen, gerade dem Zirngiebel verkunnis. Was wollt's denn anfangen? Mein Gott, das ist doch ganz einfach. Morgen ziehen wir unser bestes Gewand an und gehen alle nach Maut. Jawohl. Mit Instrument? Versteht sich. Ja, und nachher stellen wir uns alle vor dem Bürgermeisterhaus auf. Und? Nun, da blasen wir uns das Dachschindel an. Und dann geht der Ambros in den Sturm und sagt, ich tät um die Hand der Tochter anhalten. Ja, gehört's jetzt hier wirklich ins Irrenhaus? Nein, man muss den Stier bei den Hörnern packen, man muss den Feind überrumpeln. Und nachher fliegen wir im größten Bogen, wo es gibt, raus. Das muss ich erst sagen. Oh. Oder fürchst du, Ambros? Oh, ich mich fürchten. Schau leichter so aus. Na, ist ja gut. Na, werden wir schon sehen. Und wenn's auf die Tour nicht geht, nachher probieren wir's eben auf eine andere. Also, ich sag euch das ohne. Bloß, dass seht's, wie recht ich hab. Und dass der Ambros sein Dickschädel einsieht. Von mir aus! Ja, was war denn jetzt nachher das? Ja, der Spektakel mitten bei der Nacht? Wergens, dass das ganze Haus machen. Ja, habt's denn jetzt noch nicht nur von ihrer Hochzeit? Ja, bei uns geht's ja schon wieder um eine neue Wirt. Jetzt geht's um Fried. Ach, ist keiner wie euer Blödsinn. Bis um gleich drei in der Früh spielen die Musik. Ich sag mal, du, wie der rausgeschaut hat, im Hemd, mit der Kerze in der Hand. Ja, und die Zipfel haben. Jetzt ergibt's eine Ruhe, gell? Recht hat er, schlaft's. Ja, gute Nacht, bitte. Mann. Ja, und morgen gehen wir auf Matt. Ja. Gute Nacht miteinander. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Ambros. Gute Nacht, Vater. Ich meine, wir könnten schon langsam mit dem Murat anfangen. Sind wir benannt? Wir müssen einen Ruf auf. Zur vierten außerordentlichen Gemeinderatssitzung haben sich versammelt die Herren Bauern und Ökonomen aus Maut, die ich all hier aufrufe. Nikolaus Zirngiebel, Bürgermeister und Ökonom da selbst. Ja. Josef Heindel, Bauer und Ökonom da selbst. Jawohl. Xaver Huberecker, Bauer und Ökonom da selbst. Bin schon da. Simmerlinger Anton, Bäckermeister da selbst. Hier. Emmeram Flohreiter, Bauer und Ökonom auf Tongräben da selbst. Anwesend. Alois Preiselhofer, Metzgermeister da selbst. Jawohl. Und es wird hiermit die Beschlussfähigkeit des Gemeinderats festgestellt, indem ich das Wort dem Herrn Bürgermeister abtrete. Also, es handelt sich, warum ich euch habe kommen lassen, zu der außerordentlichen Versammlung. Es handelt sich um unsere Orgel. Hä? Wir? Was? Wieso? Unsere Orgel? Wir haben ja gar keine. Ja, lass mich doch zuerst ausreden. Also, ich bin am Sonntag in Vierhausen auf der Hochzeit gewesen, ne? Wer hat denn geheiratet? Seitlinger Zins. Und da habe ich am eigenen Leib feststellen müssen, wie sehr das Ansehen unseres Ortes im ganzen Gaida niederliegt, nur wegen der Orgel. Dieser Mangel wird von der Bevölkerung der umliegenden Orte zum Anlass genommen, uns in der allerungehörigsten Weise zu verspotten, an den Pranger zu stellen. Aber was geht denn das uns an, was die Leute sagen? Sind eh bloß neidisch, weil es mir zu was gebracht haben. Ja, wenn du mich nur gerade ausreden lässt, Huberecker. Als treu besorgtes Oberhaupt unserer Gemeinde haben mich die Verleumdungen der Nachbarschaft auf heftigste getroffen. Ja, seit wann bringt denn die sowas auf die? Ausgesungen haben sie mich. Hä? Der bleibt wie ein kleiner Schulbub, so dass ich gegangen bin. Deswegen, was musst denn du auf die Hochzeit gehen? Hä? Brauchst bloß ein Geld. Und dann kannst du dir den Blecker lassen. Obwohl ich doch verwandt bin mit der Braut. Aber das ist ja so arg, dass ich von uns überhaupt keiner in der Nachbarschaft mehr blicken lassen kann, wenn er nicht erblickt werden will. Ich gehe halt nicht fort. Ja, das ist kein Standpunkt. Überall singen Schandlieder auf uns, Notnickeln sind wir, Ruhig, Geizkrank, ich weiß gar nicht mehr, was nur alles gesagt haben. Und alles wegen der Orgel. Drum stelle ich dem versammelten Gemeinderat den Antrag zur Beschlussfassung, dass wir eine Orgel aufstellen. Ja, sie muss doch nicht groß sein, ne? Ich darf ums Wort bitten. Er red. Verehrter Gemeinderat, Bürgermeister. Wir haben bis jetzt ohne Orgel gelebt. Unsere Vatern haben keine gehabt. Unsere Großvater und Urahndl haben von einer Orgel auch nichts gewusst. Zweitens, eine Orgel kostet Geld. Geld ist das teuerste, was es gibt auf der Welt. Und ich sehe nicht ein, warum das Geld so im Wind ausblasen soll. Drittens, was haben wir denn von einer Orgel? Unser Schullehrer, der hat 30 Jahre lang keine gespielt, der kann es ja gar nicht mehr. Da müsste man also einen Organisten haben. Und so eine Orgel, die ist mir ein Weihwärts. Wenn man da nicht den ganzen Tag dabei steht, passiert was. Das gibt Reparaturen. Dann braucht mir einen Blasbalgtreter. Der tritt auch nicht bloß wegen der Luft. Das geht auch so ins Geld, dass ich gegen den Antrag bin. Wenn ich auch was sagen darf, Das rechte vor der Kirchenfenster haben vor anderthalb Jahren ein Simmerlinger seine Burm eingeschmissen. Jetzt regnet's herein und dem heiligen Florian sein Mantel ist schon ganz gefleckert, dass mir es eingeglast werden. Das musst du zahlen, Simmerlinger, wenn sie deine Buben eingeschmissen haben. Seit wann darf der Mesner nicht mehr drehen? Das soll sein Mai halten. Und die Geschichte mit der Fensterscheibe ist schon verjährt. Ich soll nichts. Wir sind noch alle bei der Orgel und nicht bei der Fensterscheibe. Ja, ich darf den Herrn Bürgermeister fragen, wie er sich vorstellt, wo das Geld herkommen soll für die Orgel. Ja, das darf mich auch interessieren. Wir kennen uns nicht aus vor Abgaben und Steuern. Also von uns kann kein Mensch verlangen, dass wir die Orgel selber zahlen. Lasst es euch von denen singen, die uns aussingen? Na, erstens habe ich allebei von einer ganz kleinen Orgel geredet. Die kostet doch nicht viel. Die kann man sogar unter der Hand kaufen. Und was dann das Geld angeht, so steht bei uns in der Kirche, seit ich weiß, ein Opferstock mit der Inschrift. Milde Gaben für die Orgel. Wo steht denn der? Ja, von dir ist einmal gewiss nichts drin, wenn du schon so dumm daherredst. Diesen Opferstock habe ich herbringen lassen, dass wir ihn ausleeren und von dem Geld, das drin befindlich ist, eine Orgel kaufen. Aber eine ganz kleine. Ja, Mesner, mach auf und sei noch. Jawohl, Bürgermeister. Vielleicht bleibt noch was übrig für Fensterschein. Ja, also ich halte die Geschichte mit der Orgel für einen Blödsinn. Von mir aus können die Leute reden und singen, wie es einer am Schnabel beißt. Das kostet mir nichts. Aber die Orgel, was uns die alles kosten wird. Also mir hat unser Gesang allein allweil besser gefallen. Nein, jetzt du mit deinem Gesang, mein Lieber, du bist ja der allergrößte Schnarcher. Oh, ja, und gerade stessen muss man die allerweil, dass die Kirche nicht einfällt. Die ganze Geschichte kommt daher, weil du auf die Hochzeit hast gehen müssen. Oder hast du eben deine Tochter anbringen wollen? Ich hör mal auf damit, das Laustierndl hätte sich gleich Fredi an einen Musikanten verschaut. Recht, Geschichte. Ja, was ist jetzt, Mesner? Bist du jetzt noch nicht fertig, oder? Ich hab's schon. Ja. den Opferstock war inhaltend ein Talerstück. Oh. Hä? Da muss einmal ein Fremder in der Kirche gewesen sein. Ja, und weiter? Etliche Nickelmünzen, eine Handvoll Kupfer und dann noch... Was denn? Eine beträchtliche Anzahl Knepf, flache Steiner und sonstiges. Was? Knepf? Jetzt sag einmal her. Ja, gibt's denn das auch? Hm? Mei, ich hätte nie geglaubt, dass es bei uns so viel Knepf gibt. Ich habe jeden Sonntag eine Zwarre reingeschmissen. Von mir ist keiner. Dann war es leicht von mir. Und ich habe ja gar nicht gewusst, wo der Stock steht. Du, der Knopf kommt mir aber bekannt vor. Floretta, der ist ja von deinem grünen Gilet, den kenne ich. Red nicht so laut. Da schaut Tino, der ist ja von dem Janker. Der fällt ja noch. Ich reib dir zuerst deine Augen aus, ins du redest, Floretta. Der hat ja ganz eine andere Farbe. Bürgermeister, kriegen wir jetzt um die Knöpfe auch, oder? Zum Einglasen kommt es gerade gelangen. 60 Jahre steht der Opferstock. Ja, da sind noch Knöpfe von deinem Großvater dabei. Ja, red nicht so dämlich daher, von den deinen schon auch. Ich möchte nur fragen, wie es mit dem Kauf der Orgel steht. Und der Blecker brauchst du es gerade nicht, gell? Na, können wir uns also die Orgel auf den Hut aufstecken. Ja, Schinger wird uns nehmen, Toni. Ich räum die Knöpfe wieder rein, müssen. Jawohl, Bürgermeister. Hör rein. Da ist die Gemeinderatssitzung, gell? Bürgermeister, ja? Du musst schnell heimkommen. Musikanten stehen vor dem Haus und einer ist bei der Tochter. Was? Jo, Höllenleife, ja, das ging mir gerade auch noch. Ob das hat mir gerade nicht gefallen, ja, da muss ich gleich mal... Also, ich erkläre die Gemeinderatssitzung für aufgehoben. Ja. War's nicht auf die Hochzeit gegangen? Hey, das ist ja nicht das Ding, Gertraud, dass ich heute schon komme. Ich bin ja so der Kimmer, wie du zuerst ans Stummfenster geklopft hast. Ich hab grad an dich gedacht. Ja, ich weiß selber nicht, wie das gegangen hat. Mein Vater, der hat nicht recht gezogen, aber meine Kameraden, du, die hast hören sollen. Ja, und jetzt bin ich da. Und weißt, scheichert ihn nicht, dein Vater nicht. Ist nur gerade gut, dass er auf dem Gmorrad ist, dass wir uns noch ein wenig verrennen können. Der wird auch machen. Ich hab's ihm schon gesagt. Was? Ja, gestern auf dem Heimweg. Geschimpft hat er. Ja, mei, das hab ich mir schon gedacht, dass er nicht jodeln wird. Aber die Hauptsache ist, dass du dich nicht irrmachen lässt. Irrmachen? Das ist ja gerade so, wie wenn du von einem Apfelbaum Zwetschgenbrocken misst. Ah, na, feilt sich ja nix. Weißt, ich hab mir gedacht, ich geh jetzt nur ein Jahr in Dienst als ein Knecht. Schau, ich muss doch Bauernarbeit lernen. Und nachher, dann kommt man heiraten. Ein Jahr warte ich nicht mehr. Ja, ich hab halt gemeint. Nein, da wird nichts draus. Dann kommen noch eine andere und tat da schöne Augen dran. Geh zu, Gertrud. Jetzt blasen sie wieder am Hof. Da wird dein Vater kommen. Wir haben's nicht mehr so ausgemacht. Da draußen kommt er schon. Ich hab ein Liebster auf meinem Hof gehabt, dass du einen kommst. Um Gottes Willen, der ganze Gmorrad ist dabei. Auch rein, sag ich. Oder ich lasse einen Hund aus. Mei, jetzt kommt da rein. Lass ihn da kommen, ich fürchte mich nicht. So. Ach, so weit waren wir schon. Bürgermeister. Nein, halt. Ich hab dich nicht gefragt. Und du sauberst Freilein verschwindest, gell? In den Stall, sag ich dir. Ich mag nicht. Was? Zurück, sag ich. Orion, wenn's das tust. Ja, sag mal, habt's jetzt sowas schon gehört? In meiner eigenen Stumm, der Rotzer. Statt bist. Jetzt red ich, Bürgermeister. Und die anderen sollen einer gehen da, damit's was hören. Einer da, der Stumm voller Leid wird. Und deine Tochter bleibt bei mir, gell? Und nachher, wenn ich ausgeredet hab, dann kannst du schreien, so früh, als was du magst. Bürgermeister, ich bin hergekommen heute zu dir. Ich, mein Vater und meine Freund, und ich will dir eine Frage tun. Die Gertrud und ich, wir sind uns eins. Und weißt du, der Brauch ist, dass man deinen Vater nachfragt, frage dich, ob du mir deine Tochter zum Weib geben willst. So. Ja, bist jetzt fertig? Hast du jetzt ausgeredet? Ja. So. Nachher sag ich dir was, gell? Wenn du jetzt nicht gleich da hinaus verschwindest, wo der Zimmermann das Loch lassen hat, na, sag ich dir's, gell? Wer da der Herr im Haus ist? Ja, bist jetzt zu Dorot, oder wie? Ja, von deinem Schreien kommt man's werden. Aber ich möchte zuerst eine Antwort. Bürgermeister. Ja, dann muss ich halt undeutlicher werden. Aus, ich sage. Halt, Staat. Da möchte einer was dazwischen drin. Ja, wer hat denn dir geschrien? Das ist mein Bub. Da wär auch ein Wertel mit drin. Du kannst einen anderen Schwiegersohn vorstellen, das ist deine Sache. Aber unser eins ist kein Hund, den man bloß einen Priegel nachschmeißen braucht, dass er davonläuft. Und bloß weil du dir einen Batzen Geld zusammengerucht hast und mit deinem eigenen Grund und Boden protzen kannst, sind wir alle auch noch Menschen. Ich hab meinem Buben wahrhaftig nicht zugeraten. Aber was willst du machen, wenn die Kuh aus dem Stall ist? Und deswegen bin ich mit hergekommen. Weil ich nicht haben will, dass er ausgejagt wird wie ein reiniges Viech. Und weil ich dich kenn, Bürgermeister. Leicht schon länger, als du denkst. Und weil ich gewusst hab, dass du dich auf deinen Bauernstall stellst oder so tust, als ob die Welt bloß dir gehört. Lang hast du geredet. Du musst einen guten Schnaufer haben. Aber jetzt verzeih ich dir was, gell, dass dir die Ohren singen. Einen windigen, zugelaubten Musikanten soll ich einer lassen in meinen Hof, den ich mit eigenen Händen erarbeitet hab. Ein Happerer, der hinten und vorne nichts hat, als wär's ein Specker die Hosen. Ein Zigeuner. Vater! Statist! Einen, von dem man nicht einmal weiß, wo er her ist. Vater! Ambros Stadt! Du müsstest mir ja eigenhändig ins Narrenhaus einliefern. Leid, den ich ein ehrsamer Mensch in großen Bogen aus dem Weg gehe. Oha, halt dich zurück, gell? Oh, ja. Ja, und jetzt fällt mir ja ganz was Besonderes ein. Mann, wer weiß, ob unser Opferstock nicht ausgeraubt worden ist, was so heimlich, und wer weiß, wer das war? Was sollte das heißen? Dann brauchst du gar nicht so scheinheilig zu fragen. Euch kennt man. Euch ist alles zum Zutrauen. Euch ist auch nichts heilig. Geh, jetzt bist du statt. Weißt du, was du jetzt gesagt hast, Bürgermeister? Ich hätte nichts für ewig genommen heute. Aber das vergiss ich da nicht. Einen ehrlichen Stand in Dreck ziehen. Einen Opferstock blindern. Ich hab schon verstanden. Und das jetzt so heimlich ausspringen, dass sie überall mit den Fingern auf uns deuten, mit den Hund nach uns hetzen. Sauber! Braucht's ja kein Orgel nicht mehr kaufen. Habt's ja jemanden, der schuld ist. Aber das sei, sage ich, der Bürgermeister. Dieses Wort, das werd dir nicht vergessen. Das wird der heimgezahlt. Doppelt und dreifach. Da wirst du noch dran denken. Bringt's mir leicht der Katzenmusi, hä? Mit dir rede nichts mehr. Kommt's, wir gingen. Ambros, geh. Ambros, ich... Lass dich nicht eher machen, Gertrud. Ich komm wieder. Gehst weg von meiner Tochter. Du wirst noch mal froh sein, Bürgermeister, wenn du in meine Verwandtschaft kommen darfst. Geht's, Leute. In der Stelle eine Orgel in der Kirche ist das dein Bub. Meine Tochter gerückt. Ist das dein Wort, Bürgermeister? Das ist mein Bauernwort. Habt ihr es gehört? Bürgermeister, bei dem Wort nehme ich dich noch einmal. So war ich Bartholomäus Flohreiter heiß. Was? Was hat er gesagt? Flohreiter? Ja, der heißt ja wie du, Imran. Ja, das gibt's ja nicht. Ja, das kann's ja nicht geben. Nachher war ja das mein Bruder gewesen. Dein Bruder? Mein Gott, und der Bub, mein Geschwisterkind. Ach, das Schicksal ist verworren und es führt uns oft im Kreis. Plötzlich steht man da, wo's anging, ohne dass man's selber weiß. Das erkennt man aus der Handlung, wie sie sich bis jetzt ergab. Aus der weiteren Verwandlung merkt ihr dann, wie recht ich hab. Denn der Mensch, wie er geboren, ist ein Spielball der Natur. Manchmal glaubt er sich verloren und doch täuscht er sich nur. Hier erblicket man die Wiese, die im dunklen Walde liegt. Und der Mondenschein bescheinet, was sich jetzt so drauf begibt. Sagen, weil das ist immer, weißt du, wenn... Wer steht denn eigentlich noch aus, dass wir nicht anfangen? Ja, Tschernschleifer sind da, Kürbiszeiner, Pfannenflicker, Bankelkramer auch. Ja, die ganze Wiesn wimmelt nur so voll Leid. Und der Mond scheint, als wenn wir bestellt hätten. Ja. Ich freue mich ja bloß, wenn wir es denen notigen Mater richtig warm zahlen. Also, jetzt glaube ich, sind wir beieinander. Vollzählig. Ja, dann fangen wir es an. He? Sebastian, gibt's Zeichen, bloß. Ja. Meine lieben Befreundeten, durch unsere Boten haben wir euch zu der Nacht alle aufbieten lassen, zu einer wichtigen Versammlung. Wie es der Brauch ist, haben wir eine abgelegene Waldwiesen zum Versammlungsort bestimmt. Dass ihr alle kommen seid, ist mir ein Zeichen, dass noch ein Zusammenhalten ist unter den Leuten, die ihr Brot auf der Landstraße verdienen. Es ist eine wichtige Sache, wo wir vorhaben, und ich sage euch Dank, dass ihr kommen seid. Nach Brauch und Sitte schreiten wir zum Aufruf. Als bestimmt drum beschworener Platzmeister rufe ich auf und frage an, ob anwesend ist die ehrsame Kundschaft der Pfannenflicker. Ich rede für meine Leute. Die Pfannenflicker sind vollzählig. Der ehrsame Stand der Kerbelzeiner. Ich rede für alle Kerbelzeiner. Wir sind da. Die ehrsame Genossenschaft der Scharschleifer. Wir sind alle da, die Scharschleifer. Ich bin der Vormann. Die ehrsame Vereinigung der Bandelkramer. Wir sind da bis auf zweite auswärts sein. Die ehrsame Bruderschaft der fahrenden Musikanten. Ich, der Altmusikant, für die Red. Wir sind da. Die Versammlung ist beschlussfähig. Fürs ganze Geil. Wir heben es nach Brauch und Sitte an mit unserem Spruch. Befreundeten. Um das Dorf Maut machen wir Fahrende seit alters her einen großen Bogen. Warum, wisst ihr alle. Aber vor etlichen Tagen hat uns, mich und meine Musikanten ein besonderer Umstand hingeführt. Und da ist das Geschenk, weswegen ich euch herbitt hab. Die Mauter haben uns verleumdet. Sie haben einen Opferstock aufgestellt für die Orgel, die sie noch nicht haben. Und weil nichts drin war, wie sie ihn aufgemacht haben, und weil der Bürgermeister einen Zorn gehabt hat, weil mein Sohn um seine Tochter angehalten hat, haben sie uns versteckt vorgeworfen, wir hätten den Opferstock ausgeraubt. Das geht uns allesamt an, meine Befreundeten. Im ganzen Gai traut uns keiner mehr, wenn das rumkommt. Ausweisen tun sie uns überall. Wenn man uns die Ehre nimmt, nimmt man uns das Brot und vogelfrei sind wir. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir müssen den Mautern sagen, dass sie mit uns nicht umspringen können, wie sie meinen. Wir sind ehrliche Menschen, wenn wir gleich von der Landstraße sind. Und die Schande, in die uns die Mauter bringen wollen, zahlen wir ihnen mit Zins. Und Zinseszins heim. Ich frage euch, wollt ihr uns Musikanten bei der Sache beistehen? Der Vormann der ehrsamen Vereinigung der Bandelkramer hat recht. Meine lieben Befreundeten, ich rede nicht lang. Die Mauter haben nicht bloß die Musikanten verleumt. Wir von der Landstraße gehören zusammen. Drum haben sie auch uns getroffen. Der Altmusikant Bartholomäus Flohreiter soll uns sagen, was geschehen soll. Wann's nicht gegen die Ehrsamkeit und gute Sitten geht, dann helfen wir mit alle Kräfte, um die Mauteren Denkzettel anzuhängen. Das ist mein Wort. Meine lieben Befreundeten, ich hab mir da was ausgedacht, was die Mauter nicht nur auf lange Zeit im ganzen Geil blamiert, sondern sie vielleicht auch von ihrem Geiz abbringt. Wir, die Musikanten und alle Fahrenden, schenken den Mautern für ihre Kirche eine Orgel. Jeder von uns, und wir sind viele, gibt ein wenig was bei. Und was noch fehlt, das sammeln wir im ganzen Geil noch zusammen. Wir kommen überall hin, und ich bin gewiss, um und um gibt er jetzt gern einen Teil schon den Mautern zum Trotz. Ja, aber es muss in aller Heimlichkeit geschehen. Die Maut dürfen nichts erfahren. Die sollen bloß die Augen aufreißen, wenn sie auf einmal Dorgel dastehen sehen. Wir stellen sie in einer Nacht auf. Ich weiß, es helfen nur mit. Und nachher schreiben wir drauf. Der Kirche zum Maut von den fahrenden Leuten im Gai geschenkt. Und vielleicht sehen sie nachher ein, dass die Leute, die sie verachten und verleimten, besser sind wie sie. Wer für meinen Antrag ist, der soll die Hand aufheben. Es ist ein jeder dafür. Die Sache ist ausgemacht. Ich danke euch. Das Geld für die Orgel wird bei mir oder meinen Musikanten abgeliefert. Jetzt liegt's bei euch, ob die Mauter schon auf Pfingsten eine Orgel haben. Ich frage, ob nur ein Red aussteht. Nicht? Als dann sage ich unserer Versammlung das Ende an. Es geht jeder, wie er gekommen ist, und heute das gelobte Wort, auf das wir uns in Ehren wieder treffen. Wie es braucht ist, hören wir auf mit unserem Spruch. Was man heimlich hat beschlossen, war zugleich ins Werk gesetzt. Und man sammelt unverdrossen für die Mauterorgel jetzt. Und die Gaben fließen reichlich, wo man immer auch klopft an. Weil man stets noch gern dem anderen einen Spott hat angetan. Also zeiget die Geschichte, wie der Geiz so folgenschwer. Und wir sehen aus dem Gedichte, dass nichts kommt von ungefähr. Doch jetzt wechselt unser Schauplatz und wir zeigen, wenn's beliebt, was am Hof des Ökonomen Emmeran sich nun begibt. Russe? Ja, da. Was ich sagen hab wollen, ist jetzt das Langholz, was ich da sag? Ja, morgen haben wir noch zwei Fuhren. Können Sie es nicht noch langweiliger machen, hä? Wir schinden ja die Rose eh gerade nur. Das sind meine Rose, da kann ich tun, was ich mag. Also bis jetzt ist die Arbeit noch allerweil richtig geschenkt, Bauer. Und solange ich Russer bin bei dir, werden die Geil nicht geschunden. Da müsstest du schon einen anderen suchen. Und nimm da nicht so viel raus mit dem Mai. Was habt ihr denn jetzt eh zwei schon wieder miteinander? Mitten macht's der Herr also zu einem Abstecher nichts. Ja, Großmutter, wie kommst denn du da her? Ich hab mit dir zu reden. Schick einen Russer weg. Ganz kein Russer. Mhm. Aber ich sage dir, bei morgen in der Früh, das lang halt nicht in der Sage ist, nachher kannst du deinen Koffer packen, dass du das weißt. Ist schon recht. Viel gut miteinander. Ist gut. Ist gut. Sie ist heute wieder aufgelegt, wie zum Gloria singen. Ah, hast du ja nichts als Verdruss mit den Ehehalten. Zweipfeld. Die sagst du jetzt schon seit 30 Jahren. Ja, jetzt ist schon spät. Aber füllen tust du. Was willst du denn? Die kleinen Tieren hab mich rübergeweist. Bist du bei meinem Essen nicht zufrieden? Du nimmst ja nie lieber ins Austragstäbel, die paar Schritte über den Hof. Da muss man schon selber kommen, wenn man reden will. Ja, red schon. Bei mir geht's statt. Eins nach dem anderen. Also, du hast dein Bruder, den Bartholomäus und dein Geschwisterkind, den Ambros, gesehen. Wie oft soll ich dir das noch verzeihen? Weil es gewiss wissen möchte, ob's dich nicht irrst. Ach, ich irr mich nicht. Zuerst hab ich ihn freilich nicht gekannt, aber wie es weg sind, da hat er sich genannt und da ist mir nachher erst aufgekommen. Sein Bub hab ich ja sowieso noch nicht gesehen gehabt. So. Und der Bub hätte die Bürgermeistertochter Ming? Ming schon. Aber da werden einem die Finger sauber bleiben. Und du hast ihn nicht gerührt bei der ganzen Geschichte? Ich hab das ja schon gesagt, dass schon wieder weg waren, wie ich es gemerkt hab. Und nachher, was geht denn mit der Bartholomäo so? Und sein Bub? Ich will nichts da haben mit dem Rumtreiber. War er nicht davon vor 30 Jahren? Ja, das ist jetzt auch ein Gerät. Was vor 30 Jahren war, bringt mich nimmer. Was heute ist, das bringt mich. Was denn nachher? Damals bist du jünger gewesen. Hättest noch heiraten können. Heut bist du weiß um die Ohren. Schau dir eine im Spiegelschirm. Ja, ich weiß nicht, was du willst. Erben hast du keinen immer an. Weißt du nicht einmal, ein Weib verkund hast. Hör auf mit deinem Geschwatz. Nicht, hör ich auf. Was soll ich mir im Hof geschehen, wenn du mal stirbst? Ich denk noch lange dann sterben. Mein, bist du einer. Denkst nicht weiter als wir von der Suppe bis ins Mai. Und wenn du 95 Jahre alt wärst als wir ich, einmal musst du ja da rein in die sechs Bretter. Da hilft dir nix. Und meinst du noch, dass du leicht einen Hof mitnehmen kannst? Da wärst du dich anschauen, der wird stehen bleiben. Und nachher? Nachher ist kein Bauer da. Nachher verkimmt der Hof. Verdirbt. Der Bauer muss allebei 100 Jahre länger denken, als er lebt. Den Baum, den du einsetzt, der tragt die erste Äpfel, wenn du in der Grube bist. Und die Setzling, die wo du gesteckt hast, die ist ein erster Wald, wenn du schon lang der Feit bist. Jeder Handgriff, den du tust, der ist für die Nachfahren. Und wenn du keinen Erben hast, nachher ist alles für die Luft. Nachher arbeitest du den Teufel in die Hand. Ich kann dir jetzt keinen Erben aus dem Tischladen auserziehen. Das brauchst du auch nicht. Schau immer an, das war mein ganzer Verdruss die letzten Jahre. Ich hab ja Zeit zum Nachdenken gehabt, du beim Arbeiten, du kommst nicht so dazu. Und drum hab ich gemeint, mir bleibt vor Schrecken das Leben weg, wie du mir damals erzählt hast, dass du deinen Bruder gesehen hast und dass er einen Buben hat. Ah, du bist ja nicht ein wenig verdrückt, hä? Ich soll jetzt nachher gleich Fredi den Anbruch zu mehr machen, was? Mir geht's um unseren Hof. Wenn's das nicht tust, dann geht er drauf. Ich will davon nichts wissen. Einer, den der Bürgermeister ausgejagt hat. Statt bis jetzt. Gerade deswegen. Die zwei jungen Leute haben sich gern. Ach, das war ja nur das Nette. Eine eingesessene Bauerntochter und ein Landstreicher. Ach, bist jetzt ganz aufs Hirn gefallen, eingesessen Landstreicher. Der Ambros, das ist dein Blut, gerade so wie das mein. Und wenn er einmal auf unseren Hof ist und nachher die Gertrud heirat, wo doch dem Bürgermeister seine Grind an die unseren angrenzen, da kommst du jetzt noch nicht. Wenn die zwei Hefe zusammenkommen, das war nachher gar nichts. Die zwei Hefe zusammen? Oh, mehr auf das... Auf das habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, wo ich nicht war. Nachher machst du die größten Dummheiten. Die zwei Hilfe. Ja, das waren ja nachher 320 Tagwerk, das mein. Und ja, das waren ja nachher über 600 Tagwerk. Plus Wiesen und Decker. Ja, also sowas gibt's ja im Ganzen gar nicht mehr. Siehst du's? Und auf das bist du nicht gekommen. Ja, da geh ich nachher gleich rüber zum Bürgermeister und red mit ihm. Halt! Zuerst hast du nicht Bing und jetzt darfst du da pressieren. Das muss alles seinen Gang gehen. Eins ums andere. Zuerst redst du mit dem Ambros. Wo kann die den jetzt erwischen? Ich hab heute einen Besuch gehabt. Die Gertrud war da. Z Niederndorf ist in 14 Tagen Markt. Da trifft sie ihn wieder, hat sie gesagt. Da kannst du auch hingehen und mit ihm reden. Ist eh besser, wenn Gertrud mit dabei ist. Z Niederndorf, das kommt mir gut gelegen. Ich will ja so eine Kälbe verkaufen, dann geht's gleich noch einmal aufwaschen. Wir verlassen diese Städte, wo das Schicksal sich gewandt, und betrachten uns das nächste Bild zu unserer linken Hand. Ach, wir sehen mit bloßem Auge einen Weg und daran stehen unsere vier Musikanten, wie sie nach dem fünften sehen. Untertanen sind versammelt. Bloß das Oberhaupt steht noch aus. Ja, ich möchte bloß gerade wissen, wo der Vater bleibt. Ja, mei, das Orgelkaufen ist eben eine bedeutsame Angelegenheit. Es braucht seine Zeit. Ja, mit dem Kragenknäfe ganz geschwinder. Ja. Na, warten wir halt. Vielleicht kommt er daher und hat schon unter dem Arm gegeben. Ich meine halt, weil du verwechselst der Orgel mit einem Fotsobel. Okay, das werde ich nicht auseinander können. Ein Orgel spielt man mit Händen und Füßen und dann Fotz habe ich im Gesicht. Okay, jetzt hörst doch endlich auf mit eurem Disputat. Kennst du schon bald kein gescheites Wort mehr reden von lauter Orgel? Jetzt da, schau her. Blauen wir uns 3 Wochen lang schon und tun den ganzen gleich zusammen, dass du zu deiner Bürgermeistertochter kommst, nachher noch schwach anreden. Ja, was soll denn das mit der Orgel tun? Ja, bist denn du auf deine Ohren gesessen, hä? Änder steht in der Kirche eine Orgel, als dass du seine Tochter kriegst, hat er gesagt. Und das Wort musst du dir da einlösen, wenn wir sie am aufstellen, ja, nicht? Siehst du, so tragen wir zu deinem Eheglück bei und du gespannst es wieder mal. Weil einer verliebt ist, hat ein Bräter vor dem Gesicht und tat gar nicht spauen vom jüngsten Gericht. aber das muss ich sagen, die Sammlung, das war für mich geradezu ein Genuss, weil man so recht gemerkt hat, wie beliebt die Einwohner vom Mord bei der ganzen Nachbarschaft sind. Ich bitte um eine milde Gabe für die bedürftige Orgel zum Mord. Nachher haben sie schon gelacht. Ja, du bei mir erst, du. Ein unverschuldet in Not geratenes Dorf, dem es sogar an der Orgel mangelt, bittet um ein Almosen. Da hat sie Geldbeil gerade sonst nichts. Wo denn? Da, mein Heizl. Vater! Na, ist ich bloß ein Bossgang. Ich hab noch gar nicht gewusst, dass ein Bossgang so geschwind laufen kann. Wir sind gut miteinander. Grüß dich. Vater, wie steht's? Jesus, nein, lass mich noch gerade mal zum Schnaufen kommen. Ja, Gott, der Bu ist nervös. Also, Kinder, ich habe eine Orgel. Na, was denn? Wo hast du es denn? Im Gilet-Aschel, Hansdampf. Also, passt's auf. Das Trauerberg ist die vorige Woche die Kirchen halber abbrennt. Die Emporen mit der Orgel ist stehen geblieben und weil sie alles neu bauen, verkaufen sie die Orgel. Also eine angebrandelte Orgel. Na, die Orgel ist ganz, der ist gar nichts passiert. Ich hab's selber überspielt. Es ist ja alles Werk nicht groß, aber es geht. Und was die Hauptsache ist, billig, wir können's zahlen. Ja, nachher war ja alles in Ordnung. Ja, die nächste Woche werden wir's kaufen. Also, dass er so geschwind geht, hätte man da nicht dran lassen. Ja, wenn wir mal was in die Hand nehmen. Ja. Na, was sagst du jetzt nachher, du, Ambros? Hä? Ich danke dir halt recht schön, Vater. So. Und euch danke ja. Nein, du zerbricht der Vater deine Zunge nicht, gell? Es ist ja auch zwingen uns gewesen. Ja, das schon. Aber wenn's ihr nicht geholfen hättet. Herr Schaf mit dem Gerät. Ich möchte lieber wissen, was nachher jetzt geschehen soll. Am Sonntag über 8 Tage ist's Niederndorf Markt. Da spielen wir eh wieder. Da werden wir dann noch die anderen Befreundeten verständigen und nachher machen wir die Geschichte wegen der Aufstellung aus. Ist euch ja so recht. Ja, so ist recht, ja. Wir werden die anderen schon alle verständigen. Also, nachher treffen wir uns wieder z Niederndorf am Markt. Ja, z Niederndorf am Markt. Ja, Schneißelbeil, dass du auf den Markt kommst, Hat die dein Alter auch auslassen? Ja, war schon gut. Bei uns daheim hab aber noch ich die Hosen an. Wie geht's denn nachher zusammen verdienen? Ja, mei, wie es halt so geht. Das Lichtmäßig ist mir eine Kur umgestanden und das Kunigund hat mein Weih ein kleines gekriegt. So kommt eins ums andere. Ja, man darf halt schon Fredes Trinzen und Lacher in Ohrensagel haben. Hast du das schon gehört? Das Frauendorf ist Kirche brennt, der Blitz. Ja, und der Grober zusammen Kirche hat sich beim Glockenläuten am Bruch gezogen. So also viel schlecht ist das Welt schon. Schöne Bärserschüssel fürs Mitterzeiten gewandt, schöne King, schöne Bärserschüssel fürs Mitterzeiten gewandt. Geht dir nix an, Bäuerin? Einen schönen Barchert hätte ich? Ja, ein paar Bämscher könnt ihr schon brauchen. Ja, das Größte, das Erhabenste, das Einmalige wird hier gezeigt. Geht's wie gut, es darf ja doch nichts. Die Kapelle geht hinein, die Lichter werden angezündet. In der ersten Abteilung sehen Sie den größten Ochsen beider Erdteile. In der zweiten Abteilung Nauplia, die Wundersiege. Sie rechnet nach dem Dezimalsystem. In der dritten Abteilung sehen Sie Erotika, die Riesenschlange. Sie misst von Kopf bis Fuß 12 Meter, von Fuß bis Kopf 15 Meter. Ein Bürgermeister von Mautzeit-Tochter und den Musikanten? Ja. Die tun schon, wie wenn sie verheiratet waren. Ja. Ich darf mich schämen, weil ich mir so aufführen darf. Ja. Jetzt schöne Ringen, eine Zierde für jedes Mädchen, die Freude der einsamen Geliebten, die Erinnerung an schöne Stunden, das Band inniger Freundschaft. Hansl, ja? Geh, kauf mir einen Ringel. Nein. Und du bist dran. Ja. Geh, der mir keine Säufe an. Nein. Ja, was willst du denn nachher? Einkehren. Mein, dein Vater war uns singt. Dort. Nachher darf ich auch nicht untergehen. Und schierlich als die letzte Woche konnte das mir auch nicht mehr machen. Oh, ist er recht zuwider gewesen. Oh, mei. Viermal hat ein Sädelbauern seinen Sohn geschickt. Ja, und? Okay, jetzt bist du schon eifersüchtig. Dem sein Gesicht, wenn ich gerade ziehe, nachher geht mir das Meische auseinander. Der ist so viel dick, dass er ganz dumm die Nase. Ja, es wird eh nicht mehr lang dauern. Ah, und wenn du wissen darfst, was ich weiß. Na, was denn? Nein, der wird nichts verraten. Ja, geht zu. Fünf Stück Honigkuchen an Zehnerl. Echtes Alpenkräuter-Mangbrot, ein türkischer Honig. Ein Mangbrot für die Kleine, Bäuerin? Ich sag nix. Ja, bist du fad? Ein Herzung fürs Herzl? Ging es her, junger Mann. Kauf es mir eins ab fürs Fräulein Braut. Ich kauf mir ein Herz. Hm. Was haben Sie denn für einen? Oh, nur schöne. Was darf's denn für uns sein? Mit einer Inschrift, ich liebe dich, ich bleibe dir drei, vier und vier. Ja, die ist du. Ja, die Schöne haben sie ja noch schon rausgesucht. Ewig dein. Für ein 50er. Dankeschön, Herr. Fünf Stück Honigkuchen an Zehnerl. Fünf Stück Honigkuchen an Zehnerl. Hä? Bist du jetzt zufrieden? Ja, bist du ein. Nix wie ein Benzen. Ich habe gerade Dummheiten gemacht. So, Dummheiten. Okay, Ambros, mach doch kein so ein Gesicht her. Schau, ist das nicht schön, dass wir beieinander sind? Ja. Machst du nicht einkehren? Warum hast du denn Hunger? Nein, ich nicht. Aber ich hab gemeint, du. Ich? Nein, ich hab keinen. Nein, ich mag mich jetzt nicht in der Wirtsstube hocken. Wie viel ist denn? Drei Viertel drei. Ui, eh schon? Ja, warum hast du denn heim? Nein, aber gehen wir noch ein bisschen fürs Dorf raus. Da ist nicht so laut. Ja, das können wir tun. Und diese Patenthosenträger kosten nicht 80, nicht 70, nicht 60, sie kosten 50 Pfennige! Ja, 50 Pfennig und da steht es da wie die Hacksteck und reißt es mir meinen Stand nicht einfach lauter Kauflust. Ja, seid denn ihr aus dem Maut? Den ist der Kämpfer zugewachsen, aber euch müsst ihr die 50er doch gerade so auszureißen. Na ja, was ist denn jetzt nichts? Und weil ich zu den Hosenträgern noch ein Zahnbürstel dazu geht und weil ich heute mein Geburtstag hab, noch ein Schneidstürchen, garantiert unechte Seide mit dem Bündnis einer schönen Jungfrau. Da steckt's die Nasen rein, da wird der Katar zum Genuss. Ja, was ist denn, was ist denn, was ist denn? Haben sie denn euch die Ohren voll Beton geschmiert? Oder möchtest du noch am Bahnhof ein Streik haben? Mit automatischer Wasserspülung und Kier die Ochsen anlegen. Ne? Ja, gibt's schon. Gertrud, haben Sie zwei euch daheim was gespannt von der Orgel? Nein, die haben keine Ahnung. Einmal ist schon so geredet worden, das hat niemand geglaubt. Die werden richtig schau. Ich freue mich ja so viel drauf. Du, Gertrud, da drin steht einer. Der hat da gewungen. Den kenne ich da. So, kennst du den? Der ist vom Maut. Ah, der hat uns schon gesehen. Ja, der kennt dich auch. Der war damals dabei. Ach, das ist mir aber zuwider. Der wird das direkt deinem Vater erzählen. Nein, der nicht. Der weiß ja, den hab ich ja selber hergestellt. Ja, bist jetzt du ganz... Der sagt nichts. Der will mit dir reden. Mit mir? Ja, das ist nämlich dein Vaterbruder. Der Emmeran-Flohreiter. Was? Da bleibst du. Von dem will ich nichts, der hat meinen Vater ausgeschafft. Mach keine Dummheiten, bleib, sag ich. Er kommt schon. Ja, ist gut. Das ist gut, Dunkelbauer. Ist gut. Ist dir schon eine Zeit da? Wir haben uns ein wenig in der Zeit verschackt. Geh, steh doch nicht da wie ein Rackstock. Ja, ja. Also, du bist der Ambros? Ja. Am Bartholomew sein Sohn? Ja. Na, jetzt sind wir verwandt. So. Ich mach schon. Kann schon sein. Was, Bauer, er kennt dich noch nicht so. Es wird sich schon noch geben. Da wird sich gar nichts geben. Von dir will ich nichts wissen, gell? Ambros! Du nicht so grob, Ambros. Du weißt ja noch gar nicht, was ich mit dir reden will. Ja, das wird schon etwas sein. Du hast die Gertrud gern. Das ist meine Sache, gell? Das ist die meine auch. Weil ich haben will, dass ihr zwei zusammenkommt. Was? Ja, das will ich. Ja, wie geht jetzt denn das? Mit meinem Vater stehst du auf Zwerg? Ah, das mit deinem Vater ist verrückt und vergessen. Ich, der Bauer auf Dunkrem, will, dass du am Bürgermeister seine Tochter kriegst. Und was ich mir in den Kopf gesetzt hab, das soll ich geschehen. Ja, wie denn nachher? Ich hab keinen Sohn. Ich bin alt nur, dass ich bald übergib. Wem soll ich den übergeben als meinem Geschwisterkind? Bauer. Darfst du schon immer ran sagen? Immer ran? Du willst? Ja, das will ich. Du kommst zu mir, in einem Jahr hast du die Bauernarbeit gelernt, nachher kannst du heiraten. Und ich geb über. Ja, mei. Ja, ich weiß ja gar nicht. Das kommt alles auf, so auf einmal. Ah ja, wirst du noch warten können auf Gertrud. Seid ihr ja so nachher Nachbarn. Und wenn du meinen Hof kriegst, dann kann der Bürgermeister nichts dagegen haben. Und mein Vater? Für den ist nachher auch noch ein Platz bei uns. Siehst du, dass er dir mal fallen Bauern hilft, da vom Himmel. Man darf es nur nicht verreden. Gertrud, ich kann das gar nicht glauben. Da ist nichts mehr zum Glauben, das ist eine ausgemachte Geschichte. Du darfst gerade einschlagen. Ambros, hörst, schlag ein. Ja, immer an, ich komm. Auf Pfingsten komm ich. Also? Da geh ich heute noch zum Bürgermeister, da ist dein Freiwerber. Nein, Bauer, noch nicht. Und da jagt er mit Wies nicht aus. Nein, Bauer, noch nicht. Was? Das verstehe ich nicht. Zerz hat euch ja so pressiert und jetzt mit's nicht. Nein, warte noch, bis der Ambros bei dir ist. Bis nach Pfingsten. Das muss für den Vater auch eine Überraschung werden. Ja, ja, immer an nach Pfingsten, gell? Ah, ich verstehe es ja nicht. Aber ihr seid halt verliebt. Da ist mir alle bei ein wenig Tappi. Also nach Pfingsten. Ja, jetzt bin ich fertig mit dem Morgengeschäft. Nachher kann ich gehen. Ja, ja, kannst schon gehen. Ja, ich hab nur keine Stimme beim Metzger und das möchte ich verkaufen, weil es schon in einem Abpaschen hingeht. Also, viel Gott beieinander. Fertig! Jetzt hab ich einen Durst. Also ist mir jetzt diese Glieder gefahren. Nachher gehen wir heute auf ein Bier. Ein Hof, Bauer sein, Ressa haben, Trot haben. Mei, Gertrud, du, wenn jetzt nicht so viele Leute da wären, nachher lasst er dir direkt ein Puzzle geben. Das kannst du auch so tun. Ich geniere mich nicht. Gertrud. Ambros. Ja, ich weiß ja gar nicht aus von lauter Freude. Nachher gehen wir halt auf ein Bier. hat man halt gedacht, wir stellen die Orgel in der Nacht auf Sonntag vor Pfingsten auf. Ja, kriegt die sich alles, die Orgel ist gekauft, zahlt das auch schon. Die braucht bloß abgeholt werden zu Frauenberg. Ich bin auch für den Sonntag vor Pfingsten. Also, nachher bleibt's dabei. Ja, halt. Noch ein paar technische Einzelheiten. Ja. Naja, die Aufstellerei ist ja verhältnismäßig einfach. Ich war gestern Nacht heimlich in der Kirche zum Maut und habe Maßgenommen auf der Empore. Da ergeben sich gar keine Schwierigkeiten. Nee. Und nachdem ich selber schon früher mehrere Orgeln mitverfasst habe und nachdem das ein einfaches Werk ist, wird das Zusammensetzen auch in einer noch gehen. Okay. Musikanten, die was vom Orgeln verstehen, haben sich in großer Zahl zur Mitwirkung bereitgestellt. Ja. Wir organisieren das auch bis aufs E-Tüpferl im Voraus, dann ist das andere ja nur ein Spiel. Den Verladedienst machen auch die. Die Bauern von Engelsheim stellen drei Wagen. Wir umwickeln die Rallen und fahren Punkt 11 an der Kirche vor. Die Auslauterei muss geschmied gehen, dass niemand was merkt. Du musst halt nachher mit den Leuten schon parat stehen, Bartholomäus. Ja, das versteht sie doch von selber nicht wahr. Es haben sie eben mehrere gemeldet, was wir brauchen können. Ja, und dann auch mehrere Strick von beträchtlicher Länge darf man nicht vergessen, weil wir die größeren Stücke auf die Empore hinaufziehen müssen. Der Gemischtwarenhändler von Zirndorf hat mehrere Bunsch der Ringkerzen gestiftet zur Arbeitsbeleuchtung. Gleichzeitig lasse ich an alle übrigen Musikanten und fahrende Leute Kundschaft geben, dass sie am bezeichneten Tag in aller Herrgottsfrüh im besten Gewand und mit Instrumenten versehen zur Orgelweihnacht kommen. Ja. Ich habe in den letzten Wochen bereits 42 Vereine in der Umgebung eingeladen. Ja, die kommen mit Sonnenaufgang, Musi und Fahnen. Unsere Leute versammeln sich alle auf der Empore zum Mitsingen und Mitspielen. Ich richte am Gmoranger von Marte der Zwischenzeit die Böller her. Krachen muss, dass die Mater gerade aus dem Bett feiert. Halt statt, gell? Du, mit dem heranbrechenden Morgen und bald die Orgel fertig ist, dann stecken wir eine Fahne zum Kirchturm aus. Nachher kannst du deine Bälle loslassen. Aber ja, nicht frieren, gell? Verheben wir schon. Also, dann wäre ja alles soweit. Ja, aber Nepomuk, bald Orgel nicht geht. Bald, ich garantiere, die geht. Alles dann. Ich verlos mich auf euch. Jeder tut sein Zeug, nachher kann nichts schief gehen. Jawohl. Und ausgemacht ist, in der Nacht auf dem Sonntag vor Pfingsten. In der Nacht auf dem Sonntag vor Pfingsten. Jawohl. Was sich jetzt so noch ereignet, klar sieht es ein jeder Mann, wie die Musikanten nächtlich vor der Kirche fahren an. Nacht ist es im Kirchenhause, nur vom Kerzenlicht erhellt, wird hoch drum auf der Empore schon die Orgel aufgestellt. Und die Böller sind gerichtet auf der Wiese über Nacht. Wenn der Morgenschein sich lichtet, wird geschossen, dass es kracht. Und dann kommen die Vereine an die 42 Stück. Und der Orgelschall bescheinet einer jungen Liebe Glück. Aus der Einigkeit erwachsen große Taten über Nacht. Und was keiner hielt für möglich, hört und schaut, hier ist's vollbracht. Wie soll's ausgeladen? Jawohl, das ist gegangen wie geschmiert. Aufpassen! Windladen geht hoch. Langsamer ziehen, Vorsicht. Oh, nur ein bisschen. Halt, gut, zugreifen, geschwind. Halt, Strick auslassen. So, der kommt jetzt da rüber. Ach, gerade notwendig hat das denn nicht Pumuck. Ja, das ist ja keine Kleinigkeit, so ohne aufstellen. Welche Uhr? Bist du? Ja, was ist? Du, geh, schau, da muss nur ein 6-Fuß-Pfeifen liegen. Bring's auf, dass ich's einsetzen kann. Wo ist denn? Da vorne in die Kinderbank muss liegen, neben dem Beichtstuhl. Jawohl. Tja, jetzt da schau her. Da steht Pfeilgrad der Opferstock. Milde Gaben für die Orgel. So, das ist der, den wir mal ausgehabt haben. Den mach keinen Blödsinn, jetzt Zeit vergeht. Schau, dass du den bloß bald aufziehst. Geht's her? Hilft's halt ein wenig. Da sind wir ja schon. Was soll man denn tun? Mei, ist das ein Drum, was er so ein Orgel am Mords drum Lungel braucht. Geh, red da nicht so viel. Das Notwendigste klang gerade. Wir sind alle noch in der Kirche. Ja, zieht's an. Oh, Rück. Oh, Rück. Aufpassen da oben, aufpassen. Der Blasbalken. Ich sehe dich ja. Oh, hat er der ein Gewicht? Noch ein wenig. Ist gut. Hast du ihn schon? Ja, Strick auslassen. Strick auslassen. Habt ihr alles drum nachher? Ja. Du, vorne am Schweißgitter liegen nur ein paar Züge. Nein, lass stehen, ich hol mir's selber. Du bringst mir gerade alles durcheinander. Nachher braucht's mich nicht mehr. Nein, kannst schon gehen. Also, ich bin auf der Wiesen. Böller herrichten. Ja, und tun wir nachher die Musikanten, die noch kommen, richtig weisen. Das Wissen muss hinkommen. Ist recht, ist recht. Ich soll nur zwei mitgehen. Helfen bei den Böller. Also, die Hauptsache war drum. Ja. Das Spiel, das steht auch schon. Du, die drei von der Orgelbauschule, die man noch hab kommen lassen, ja, denen geht Arbeit von der Hand, als wir ein Preiskegeln. Wir werden fertig. Ja, ist auch schon bald Zeit. So ist Pedal einsetzen dabei. Ja, aber bring mir nicht alles durcheinander. Ich hab's unten angemerkt, wie es reinpasst. Ja, ich hab's schon gesehen. Du, wo ist denn der Ambros? Seit dem Ausladen ist der verschwunden. Ja, wo wird er denn sein? Ich meine nicht weit weg vom Bürgermeister sein Hof. Ah. Bei seinem Weltschmerz. Gertrud. Gertrud, mach auf. Ambros, mei, kommst du gleich ans Kammerfenster? Ja, ich hab das doch gesagt, dass ich dich abhole. Bist du noch nicht angelegt? Ach, schon lang. Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Seid ihr schon fertig in der Kirche? Nein, noch nicht ganz. Aber es dauert nicht mehr lang. Es wird eh schon gehen Tag. Ja, dahin geht schon Licht auf. Also, komm raus. Ich heb dich. Gleich durchs Fenster. Ja, bist du bei durchs Haus deinem Vater aufregen? Ich komm schon. Heb die Leute. Ja, ich heb schon. So. Aber du hast dich heute schön gewandt. Gell? Mein Seidens. Mei, da kann ich mich ja gar nicht mehr neben dich hinstellen. Geht zu. Setzen wir uns noch ein wenig in Glauben, bis Zeit ist. Ja, du, da werden wir nicht mehr lange dabei haben. Ja, gerade ein bisschen noch. Mei, jetzt wird's schon hell. Ja, jetzt geht's geschwind. Die Kirche, wie die schön ausschaut. Mei, jetzt habt ihr ja gar einen Bogen aufgerichtet. Zur Orgelweihe. Mhm. Ja, ihr seid's gut, gleich dekorieren. Ja, wenn wir schon was anfangen, dann machen wir schon gleich ganz. Mei, der Vater hat schon Licht in der Kammer. Ja, da sieht er uns ja nicht. Und heute hat schon gar kein Gefahr. Heute ist Sonntag, da steht er allerweil eine Stunde früher auf zum Rasieren. In der Kirche hört man gar nichts mehr. Vielleicht sind sie schon fertig. Wie steht's nachher, Nepomuk? Fertig sind wir? Fertig? Ja, wir können es gleich probieren. Melchior, bring den Blasbalken drauf an Luft. Los, mal raus! Die Luft ist da! Aufpassen, jetzt kommt er. Ist er da! Ja, ich kann's ja gar nicht glauben. Was hab ich gesagt, hä? Gehen tut's wie geschmiert. Wie steht jetzt? Wächst das Leid auf? Wärst du das noch erwarten können, bis du schon pullen darfst? Von außen! Jetzt soll's krachen! Ja, steig auf, wer auf den Turm. Stieg's raus! Ich geh den Pfarrer holen und den Bürgermeister aufwecken. Hast du das gehört? Das war in der Kirche drin. Ich hab's ganz deutlich gehört. Das war die Orgel. Die sind fertig. Ja, jetzt hängt schon vorne raus. Die sind fertig. Jetzt wird's gleich rauchen. Das ist Zeichen für Biller. Und nachher kommen wir rein. Die warten schon vom Dorf. Schau, die Sonne geht auf. Gertrud, das ist unser Tag. Ambros. Gertrud. Hau schon geraucht. Herrschaftszeiten, was ist denn das für eine Schießerei in aller Früh? Der Vater! Geschwind, gehen wir in die Kirche, dass wir drin sind, wenn alles so geht. Ja, was ist denn da los? Wer schießt denn da? Ja, Heinl, wie kommst denn du daher? Ist da leibhaftig über den Weg gelaufen? Bürgermeister! Was? Die ganze Kirche ist voller Leid, lauter Fremde. Da ist was geschehen. Ja, da sind jetzt wir alle zwei verrückt. Schießt die Kirche voller Leid. Was ist denn passiert? Ja, was war's denn ich? Da ist unter Dorf gekommen Verein mit Musi und Pfarrer. Zu der Orgelweih wollen's. Was, zu der Orgelweih? Ja, zu der Orgelweih. Ja, wir spielen jetzt sie oder spielen sie es? Meier, so viel Leid sind da in der Kirche. Was ist denn das für ein Spektakel? Ich möchte bloß wissen, wer uns das unterhält. Kommt die gestochen, Bürgermeister? Warum? Weißt du, sieht das so blut? Nein, geschnitten habe ich mich beim Rasieren, das auch einmal geschossen haben. Verein kommen so früh von allen Seiten. Die ganze Nachbarschaft ist da. So eine Blamage, die kommen zu unserer Orgelweihe. Wir haben gar keine. Die wollen uns bloß der Blätter. Da kommen schon die Ersten. Sag ich! Was wollt ihr nicht da bei uns? Da müssen wir eingeladen zur Urgeweih. Na, sind wir halt gekommen, die ganzen Vereine. Das ist ja, ja schwarz. Wir haben gar keine Orgel nicht. Geht's heim, da hat ich wer angeschmiert. Wir haben gar keine Orgel nicht. Halt auf, Stadt! Ja, was willst denn du da, hä? Ab der hat's uns eingebrockt, die Sauerei, die Opferstock. Ruhe! Ich red. Sehen Sie, du willst der Bürgermeister sein von der Gemeinde. Du willst die Leute heimschicken, die zur Orgelweih gekommen sind. Du sagst, das habt's gar keine Orgel. Damals, wie du uns verleimt hast wegen dem Opferstock, hab ich das geschworen, dass ich das heimzahle. Jetzt sind wir soweit. Du, hörst? Wir Musikanten, wir Landstreicher, wir Opferstockdieb, wir haben euch, reiche Mauter, eine Orgel geschenkt. Erst das. Das ist ja wirklich eine Orgel und nicht einmal eine kleine. Ich bin noch nicht vierte. Da ist nur eine Sache zum Ausmachen. Du wirst es noch wissen, Bürgermeister, was du damals gesagt hast. Eher steht eine Orgel in der Maut der Kirche, als dass mein Ambros deine Tochter kriegt. Es war dein Wort. Jetzt steht die Orgel, jetzt lest du dein Wort ein, Bürgermeister. Das soll ich gesagt haben. Du willst gleich gar Wortbrüche werden. Ja, das habe ich nicht gesagt. Was? Lieg nicht, Bürgermeister. Ich hab selber gehört, wie du es zu meinem Bruder gesagt hast. Immer. Ja, ich bin's, dein Bruder. Du damals, da hast du da. Ja, red nicht davon, ich hab's vergessen. Vergiss du's auch. Was war, ist vorbei. Ist wirklich vorbei? Imran. Ja, hat dir denn dein Bub nichts verzeiht? Mein Bub, was denn? Nein. Ach, der Schlankel. Ich hab ja schon alles mit ihm ausgemacht. Ja, was denn? Ja, das wirst du gleich hören. Bürgermeister, lest du dein Wort ein? Ja, ich kann mich nicht mehr besinnen. So, jetzt auf einmal nicht mehr. Aber ich hab's gehört und es meiner ist auch, gell? Ja. Da bleibt mir ja nichts anderes über, das überfällt sein, ja. Ah, das ist kein Überfall. Das ist ein gegebenes Wort und dafür musst du einstehen. Na, was ist? Na ja, muss ich halt ja sagen, ne? Ja, das ist ein Wort. Und dass der jetzt gemütlich gleich gar abdrückt, sage ich dir, dass der Ambrus übers Jahr mein Hof kriegt. Was? Ja, so ist ausgemacht. Ja, du Hoderlump, warum sagst denn du das nicht gleich? Da hätten wir ja gar nicht so lange rumrennen brauchen. Weil ich wissen hab wollen, ob du deine Tochter auch einem gewöhnlichen Musikanten gibst, wenn du dein Wort eingesetzt hast. Ja, das hast du ja jetzt gesehen. Ja, weil wir die gezwungen haben. Ja, der Ambros ist mir ja der liebende Schwiegersohn, den er mir rausdenken kann. Weil er 320 Tagwerk mitbringt. Immer an. Ich weiß nicht, wie ich da danke soll. Da braucht jetzt nicht viel reden, du bleibst auch bei uns. Und nachher wird die Geschichte schon recht. Aber jetzt stehen wir da nicht so lange rum. Leute, vertreten Sie ab fürs. Und wenn wir schon eine Orgel haben, nachher weinen wir es halt ein. Ja, und die Musikanten, denen ich noch abbitten muss, die sind halt meine Gäste. Da werden wir Forst werden. Und jetzt auf in Kirchen zu der neuen Orgel. Hat sie sich ereignet, die Moral von der Geschichte, dass der Geiz bei wahrer Liebe selber sich sein Urteil spricht. Drum, o Publikum, beschließen wir jetzt unsere Moritat mit der Bitte, seid nicht geizig, wenn sie euch gefallen hat. Das war die Pfingstorgel, eine bayerische Moritat von Alois Johannes Lippe. Musik Karl List, musikalische Leitung Johannes Weißenbach. Es sprachen die Gertrud Zirngiebel, Hedi Reich, den Nikolaus Zirngiebel, Wastl Witt, die Apollonia Flohreiter, Adele Lindemer, den Bartholomäus Flohreiter, Willi Rösner, den Ambros Flohreiter, Hans Bauer und den Emmeran Flohreiter, Fritz Kampers. Die Musikanten, Heinz Leo Fischer, Karl Hanft, Sepp Nick, der Vorsänger, Michel Lang, die Nachsängerin, Ingeborg Hoffmann. Ferner wirkten mit Thea Eichbichler, Adele Hoffmann, Irene Kohl, Liane Kopf, Rosel Meyer, Paula Menari, Ernst Bartels, Heinz Beck, Karl Burg, Heinrich Hauser, Hans Hunkele, Paul Kürzinger, Adolf Lallinger, Justin Lauterbach, Alfred Mehnhardt, Rolf Pinneger, Hans Pössenbacher, Alfred Pongratz, Karl Schöpp, Beppo Schweiger, Walter Sedlmeier, Albert Spenger, Fritz Strassner, Rudolf Vogel und Albert Wiesheu. Toningenieur der Sendung, Hans Gradwohl. Schnitt, Marianne Röwer. Assistent der Spielleitung, Hans Stadler. Die Gesamtleitung der Sendung hatte Alois Johannes Lippel.